Doch wir können unseren flüchtigen Abschreiber nun beiseite lassen, denn der Kern des Rätsels liegt darin, dass ein jemand, sei es der Verfasser oder ein Überarbeiter des Werkes, auf den sonderbaren Einfall kam, überhaupt eine so einschneidende Korrektur vorzunehmen, indem er einen Herrscher mit einem anderen vertauschte. Wie in der oben besprochenen Benediktur-Urkunde muss auch diesmal Karl das Malheur begegnen, zuerst ignoriert zu werden. Für sich allein gewertet braucht ein solches Versehen keinen großen Eindruck zu machen. Im Hinblick auf die merkwürdige Benediktur-Urkunde jedoch macht uns die Namensvertauschung stutzig. Denn wir sehen die Absicht und wissen genug. Das Versehen, einen Bericht in einem und demselben Werke zweimal zu bringen, und zwar merkwürdiger, aber sehr bezeichnenderweise das zweite Mal mit Abänderung, ist nämlich ein Fälschertrick, der uns noch oft begegnen wird. Der historische Forscher hat bisher keinen Argwohn aus dieser Erscheinung geschöpft. Es handelte sich nach allgemeiner Ansicht ja nur um ein Versehen. Obwohl oder vielleicht weil die Varianten sich sehr häufig auf Namen und Daten beschränken. Aber gerade in der bewussten Abänderung von Daten und Namen liegt in solchen Fällen die Tendenz der versehentlichen Doppelberichte desselben Ereignisses. Drittens. Einen weiteren Beleg für die auffallende Unsicherheit in den Angaben der fränkischen Herrscher in der Zeit nach der Teilung des Reiches bietet uns das Register Papst Johannes des VIII. Nach Caspar, Studien zum Register Johannes des VIII., ist in dem Briefe Nummer 87 des Registers, der an Ludwig den Stammler, Karls des Kahlen Sohn, gerichtet ist, augenscheinlich vom Rande eine zweite Anrede hineingekommen. Nämlich neben Ludwig, Sohn Karls, noch Ludwig, dem Sohne Königs Ludwig. Das heißt, Ludwig der Jüngere, Ludwigs des Deutschen Sohn. Auch hier soll nach der Meinung Kaspars ein Versehen des Registrators vorliegen, der eine Randnotiz fälschlicherweise in den Text gelangen ließ. Dieser Registrator müsste nicht nur unaufmerksam gewesen sein, wenn er den Bock nicht bemerkte, den er schoss, er müsste geradezu ein Idiot der uns so bekannten Art gewesen sein, wenn er bei der Eintragung des Briefes mit der größten Gemütsruhe neben den einen Ludwig noch den anderen Ludwig setzen konnte. Und das Allersonderbarste, weder der Registrator noch zwei Korrektoren haben später das Versehen bemerkt, und obwohl viel korrigiert worden ist, hat niemand an der verunglückten Anrede Anstoß genommen. Dass man aber diese Entgleisung, die derartig war, dass sie der gewissenhafteste Korrektor bemerken musste, unangetastet stehen gelassen hat, ist ein Zeichen, dass man den Fehler nicht sehen wollte. Es verhält sich denn auch in diesem Falle ebenso wie mit dem absichtlichen Rätsel der Benediktur-Urkunde und dem Doppelbericht der Fuldaer Annalen. Man wollte und konnte sich nicht auf einen bestimmten Ludwig festlegen, sondern hatte ein Interesse daran, zwei Eisen im Feuer liegen zu haben, sich eine offene Hintertür zu erhalten. Viertens, den vollen Beweis, dass in der fränkischen Königs- und Kaisergeschichte ein heilloser Wirrwarr herrschte, liefert uns nun aber der berühmte Verfasser der Sachsengeschichte, Widukind von Corvey. Es gewährt ein eigenes Vergnügen, zu sehen, wie sich die Geschichtsforscher mit der Beurteilung dieser Chronisten abzufinden wissen. In einem Atemzug wird Widukind aufs Höchste gelobt und aufs Kräftigste getadelt. Seine Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit gerühmt, seine Unaufmerksamkeit und Flüchtigkeit missbilligend vermerkt. Und wahrlich, es muss merkwürdig unter der Gehirnschale dieses mittelalterlichen Geschichtsschreibers zugegangen sein. Die unangenehme Tatsache lässt sich nicht wegleugnen, dass dem Corveyer Mönch eine lange Reihe von ungeheuerlichsten Versehen und Fehlern unterlaufen sind. Unglaubliche Dinge sind ihm passiert. Obwohl er sich leicht unterrichten konnte, denn ihm standen gute Quellen zur Verfügung, verwechselt Widukind bekannte Persönlichkeiten der Geschichte, als ob, es sich nicht um die Geschichte, sondern um die Konzeption eines Romanes gehandelt hätte. Widukind hat Karl II., also den Kahlen von Westfrankreich, und Karl III., den Dicken von Schwaben, für eine und dieselbe Person gehalten. Er hat Ludwig, den Sohn Ludwigs des Deutschen, und Ludwig, Arnulfs Sohn, verwechselt. Und solche massiven Fehler hat Widukind während der ganzen Ausarbeitung und nicht einmal bei einer Neubearbeitung seines Werkes bemerkt. Wunderlich, höchst wunderlich, wenn es wahr wäre. Aber das Wunderlichste, dass die Historiker ohne irgendwelche Skrupel zu verspüren an die Wirklichkeit solcher Versehen zu glauben vermögen. Wie viel Fußtritte muss doch eine Vernunft schon eingesteckt haben, um die Zumutung geduldig hinzunehmen, ein mittelalterlicher Chronist, der gute Quellen zur Hand hatte, um sich über die zu behandelnde Materie leicht unterrichten zu können, hätte solch einen hanebüchenden Unsinn zusammenschreiben können und hätte noch dazu solche Entgleisungen niemals bemerkt. Da müsste man entweder annehmen, Widukind gehöre in jene bekannte Kategorie der Halbidioten, da er aus echten Quellen so ungeheuerliche Dinge herauslesen konnte, oder man sieht sich zu der Annahme gedrängt, Widukind habe, ohne einen Blick auf die ihm zur Verfügung stehenden Quellen zu werfen, fröhlich in den Tag hinein fantasiert. Dabei war Ludwig, der Sohn Arnulfs, als Widukind seine Sachsengeschichte geschrieben haben soll, erst vor 5 Jahrzehnten aus dem Leben geschieden. Die Appellation an den gesunden Menschenverstand endet somit in dem Ergebnis: Es ist psychologisch unmöglich, dass ein wirklicher Chronist des 10. Jahrhunderts so borniert und so flüchtig gewesen sein könne, dass er die bekanntesten Persönlichkeiten, von denen ihn nur ein Zeitraum von 100 bzw. 50 Jahren trennte, auf die unglaublichste Weise durcheinander warf, ohne je seine Irrtümer gewahr zu werden. Auch der Fall Widukind liefert einen Ring in der Beweiskette, dass einige karolingische Herrscher Fantasiegestalten darstellen. Die universale Fälschungsaktion scheiterte an der Aufgabe, eine lückenlos ineinander fassende Überlieferung über die Entstehung der Nationalgeschichte Italiens, Deutschlands und Frankreichs zu erdichten.